Andacht vom 26.10.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Entscheide dich, was du denkst. Ich wachte diesen Morgen auf und hatte das Gefühl, das studieren und beten zu sollen, was mich seit Tagen beschäftigt. Es geht um das, was wir denken. Das ist so kraftvoll in der Bibel. Die Bibel spricht deutlich über die Kraft des Denkens. Zwei Schriftstellen beschäftigten mich diesbezüglich in den letzten paar Wochen. Ich werde über beide Verse reden und über das, wozu Gott mich aufgefordert hat. Die erste Stelle ist 1. Korinther 13. Paulus lehrt über die Liebe. Die Liebe hat 15 Attribute. Eins dieser Attribute hat mir Gott in den letzten Wochen sehr ans Herz gelegt. Die Liebe denkt nichts Böses. Wie viele böse Dinge denken wir die ganze Zeit über andere Menschen? Überlegt einmal. Jemand enttäuscht uns und nun denken wir schlecht von ihm. Etc. Eine Person hat dir etwas Böses getan. Wie denkst du nun über sie? Die Person wird in eine Schublade geschoben. Er bleibt immer dasselbe. Es ist eine Herausforderung, unsere Gedanken zu disziplinieren. Dazu musst du wissen, dass das, was du denkst, mit deinem Herzen zu tun hat. Denn das Denken kommt aus deinem Herzen. Aber mir wurde im Lauf des Studierens klar, dass es nicht nur mit dem Herz zu tun hat, sondern damit, sich das bewusst zu machen. Das merkt man, wenn man schaut, wie das im Griechischen dasteht. Ich möchte euch etwas erklären. Gott erinnert sich an unsere Sünden nicht mehr. Das ist eine Entscheidung. Er hat das bewusst so gewählt. Wir können das Gleiche tun. Wenn es also darum geht, nicht schlecht über jemanden zu denken, ist das unsere Entscheidung. Wir können das auch tun. Im Griechischen steht da ein sehr kraftvolles Wort. Es hat zu tun mit Wahrheit und es hat mit Zählen zu tun. Stell dir vor, jemand überweist 1000 Euro auf dein Konto. Du siehst deinen Kontostand und weißt, das ist die Wahrheit, denn du nimmst wahr, dass es geschehen ist. Nun schreibst du einen Scheck über 500 Euro für jemanden aus und du fragst dich nicht, ob das bezahlt werden kann. Du entscheidest dich, weil du weißt, dass das Geld auf deinem Konto ist. Du brauchst genau diese Sicherheit, damit du so handeln kannst. Paulus sagt, die Liebe denkt absolut nichts Böses. Wenn du an eine Person denkst, die dir etwas Böses getan hat, dann denkst du, du hättest das Recht, jetzt auch schlecht über diese Person zu denken. Aber das darfst du nicht. Liebe denkt nichts Böses. Welche Beziehung hätten wir zu Gott, wenn er das täte? Wir wüssten nicht, ob er uns heute wohlgesonnen ist oder uns unsere Schuld nachträgt. Gott weiß, dass der Weg, den wir gehen, sehr wichtig für uns ist. Es ist der tägliche Prozess, immer mehr wie Jesus zu werden. Praktisch und in unserer Erfahrung. Gott nimmt uns als eine neue Schöpfung wahr. Ich bin so froh darüber, wie Jesus über mich denkt. Es ist so anders, als viele andere Personen das tun. Es ist eine bewusste Entscheidung, so zu denken. Es würde sich schon viel ändern, wenn wir beginnen, die 10-Sekunden-Regel zu beherzigen. Die lautet, wir erlauben nicht, dass schlechte Gedanken länger als 10 Sekunden in unserem Denken sind. Viele Menschen leben folgendermaßen. Sie setzen sich hin, schauen fern, ihre Herzen werden eingenommen von dem, was dort gesendet wird. Danach ernten sie die Folge dessen, was sie angeschaut haben und wundern sich, warum sie so destruktiv denken oder ängstlich sind oder und so weiter. Unser Herz hat mit Denken und Vorstellungen zu tun. Ich möchte, dass ihr euch immer neu diese Frage stellt. Herr, wie siehst du diese Person wirklich? Denn so möchte ich auch über diese Person denken. Wenn wir so denken können, werden wir an jedem Ort prophezeien können, denn dann hören wir wirklich die Stimme Gottes. Ich war erst in einer Stadt und dort in einem Waisenhaus. Ein Freund von uns war mit dabei. Am Freitagabend gingen wir zum Strand. Wenn ich 5 Fliegen mit einer Klatsche schlagen kann, tue ich das. Ich liebe es, mein Leben bewusst und produktiv zu leben. Wir wollten uns als Team treffen. Zeit zum Abendessen war es auch. Und ich dachte, es wäre für manche schön, den Strand zu sehen. Also beschlossen wir, uns am Strand zu treffen, dort unsere Besprechung abzuhalten und gemeinsam Abend zu essen. Wir waren eher am Strand und warteten auf unsere Mitarbeiter. Wir setzten uns. Ein etwa 18-jähriger Junge ging an uns vorbei, hatte ein Blatt in der Hand, aus dem er eine Blume geformt hatte. Ich versuchte, das Herz Gottes für diesen Jungen zu fühlen. Zunächst dachte ich bei mir, der Junge ist arm, hat ein Blatt genommen, hat etwas daraus geformt und nun will er es an die Touristen verkaufen. Ich stoppte meine Überlegung. Liebe denkt nichts Schlechtes. Dann verband ich mich mit dem Herz Gottes. Da änderte sich, was ich über den jungen Mann dachte. Ich fühlte die Gedanken im Herzen Gottes. Wir gaben dem Jungen Geld und ich bat ihn, sich zu uns zu setzen. Wir beteten für ihn. Der Junge hatte Tränen in den Augen, denn wir hatten ein prophetisches Wort für ihn. Gott sagte, er werde vieles in seinem Leben verändern. Wir müssen unsere Gedanken loslassen und hinhorchen, was Gott über eine Person sagt. Liebe trifft die bewusste Entscheidung, nicht schlecht über jemanden zu denken. Es ist eine Gewohnheit, die wir entwickeln müssen. Was ist für uns natürlich, das Positive oder das Negative? Eigentlich wollen wir das Positive haben und denken. Wenn wir in unserem Herzen nicht bewusst glauben, werden wir immer das Falsche denken. Die zweite Schriftstelle, die mich beschäftigt, ist Philipper 4,8. Sie lautet: Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Schaut, in meiner Bibel steht, denkt darüber nach. Bei Daniel steht, denkt daran. Das heißt, wir sollen bewusst daran denken und es umsetzen. Das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit. Wenn wir uns so verhalten, wenn wir nicht in die Falle des Negativen fallen, wird sich unser Leben komplett ändern. Wir müssen etwas lernen, was unendlich wichtig ist. Wir sind keine Opfer, die einfach um sich schlagen. Wir haben die Möglichkeit zu beschließen, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Wenn wir uns entscheiden zu schauen, was ist gut, was ist wahr, was ist freundlich, dann können wir prüfen, was in unserem Herzen Raum bekommt und was nicht. Wir denken jetzt nur an Personen, aber es geht natürlich auch um Situationen, zum Beispiel Finanzen. Wir nehmen wahr, oh du meine Güte, meine Rechnungen. Aber nein, das bringt uns auf falsche Gedanken. Was ist die Wahrheit? Mein Konto oder dass mein Vater im Himmel sich um mich kümmert? Wenn der himmlische Vater sich um mich sorgt, warum muss ich mir um die Zahlen auf meinem Bankkonto Sorgen machen? Der Gedanke ist, dass ich wahrnehmen muss, was wirklich die Wahrheit ist, zum Beispiel über meine Finanzen. Was ist die Wahrheit? Der Vater im Himmel ist mein Versorger. Nun muss ich meine Gedanken dahin lenken, wo die Wahrheit ist. Dann wird es meine Erfahrung. Wir wollen all die Erfahrung zuerst und dann erleben, dass es im Herzen eine Wahrheit wird. Aber so funktioniert das nicht. Erst kommt das Herz, dann folgt die Erfahrung. Beginne dieses Gebet zu sprechen. Herr, ich möchte in meinen Umständen wirklich sehen, wie du die Sache siehst. Ich entscheide mich, Verantwortung für meine Gedanken zu übernehmen. Ich entscheide mich, wahrzunehmen, ob ich richtig oder falsch denke. Wir haben alle unseren Herzensglauben. Wir müssen also sehr nah an unseren Herzen bleiben und dem Herz nicht erlauben, überall hinzugehen, wohin es zieht. Wenn mein Herz ist verletzt, verwundet, bitter oder sonst was, dann denkt mein Herz solche Dinge und hält sie für die Wahrheit. Mein Herz hat Macht. Du wirst haben, was dein Herz glaubt. Wir schaffen Umstände durch unseren Herzensglauben. Wir wissen gar nicht, wie es geschah, aber unsere Herzensüberzeugung hat das geschaffen. Debbie hat vor ein paar Tagen eine Geschichte über ihr Herz erzählt. Sie berichtete von einer Beziehung, die ziemlich kompliziert war. Debbie erzählte ihr Zeugnis. Sie erzählte, als ich in meinem Herzen etwas veränderte, veränderte sich die Person. Und dann veränderte sich die Beziehung zu dieser Person. Es ist unsere Entscheidung, aus dem Teufelskreis herauszutreten. Und das hat mit unserem Herz zu tun. Wir dürfen dem Herz nicht erlauben zu gehen, wohin es will. Wenn wir einfach dem folgen, was unser Herz glaubt, werden unsere Überzeugungen im Herzen sehr unterschiedlich ausfallen. Dann denken wir auch nicht, ich habe, was mein Herz glaubt, ich mag das, sondern wir sagen, hier ist der Beweis, ich hab's ja gewusst. Das ist ein ewiger Teufelskreis. Was geschieht, wenn wir tun, was die Bibel sagt? Wir erkennen, was laut Bibel wahr ist. Ich habe oft gesehen, dass die Menschen das werden, wovon sie glaubten, dass sie es seien. Ich erhielt kürzlich ein kraftvolles Zeugnis einer Teilnehmerin aus der IPS. Sie hat zwei Kinder, eins ist fast 20, das andere ein Teenager. Sie erzählte, wie ihr Umdenken im Herzen die Veränderung ihres Kindes bewirkte. Wir wollen immer, dass die anderen Menschen sich verändern, aber wir sind nicht bereit, unser Denken über andere Menschen zu ändern. So benutzen wir Manipulation und Kontrolle, um die anderen zu ändern. Wenn wir tun, was in Philipper 4 und in 1. Korinther 13 steht, werden wir in unseren Herzen die Wahrheit über die entsprechenden Personen oder über eine Situation erkennen. Wir werden mehr Frieden haben, wir werden uns selbst ändern, weil wir Dinge anders wahrnehmen. Da ändert sich vieles. Meine Frau und ich kamen vorgestern aus Natal heim. Wir redeten über Daniel. Er geht uns ab, wenn wir ihn einen Tag nicht sehen. Debbie sagte etwas sehr Interessantes. Sie fragte mich, denkst du, dass er weiter für dich arbeiten wird, wenn er heiratet? Ich antwortete, er ist klug, sicher wird er es tun. Ich erklärte, warum ich so denke. Sie meinte, er wurde so kraftvoll verändert, weil er mit dir ging. Das ist wirklich wahr. Ich antwortete, er ist ein sehr gesegneter Mann, denn niemand bekommt alle Lehren aus meinem Mentoring und der IPS und anderen Kursen so direkt präsentiert wie er. Er übersetzt alles und es wird Teil seines Lebens. Ich glaube ehrlich, dass Daniel in den letzten 3 Jahren in eine ganz andere Person verändert wurde. Ein Grund dafür ist, dass ich bewusst und fortlaufend gute Gedanken über dieses Kind in meinem Herzen festgelegt habe. Wie zum Beispiel, niemand übersetzt wie er. Oder die IPS ist das Beste für ihn. Und so fort. Zu Beginn, als er mit mir zu arbeiten begann, waren Daniels Gedanken über sich selbst nicht die, die ich mir jemals erlaubt hätte, über ihn zu denken. Ich verbot mir diese Gedanken wirklich. Sie lauteten zum Beispiel, er müsste disziplinierter sein, oder er müsste mehr in der Bibel lesen, oder warum steht er nicht so früh auf wie ich? Ich verbot mir diese Gedanken und entschied mich, die Wahrheit Gottes über ihn auszusprechen und zu beten. Alles, was Daniel heute ist, im Vergleich zu dem, was er vor 3 Jahren war, wo wäre er heute, wenn ich mir die Gedanken von damals erlaubt hätte? Hätte ich einen anderen Daniel geschaffen, unter Anführungszeichen? Hätten wir diese gute Beziehung? Ich will mich nicht selbst loben. Das war nicht ich. Aber meine Gedanken über ihn spielten ihre Rolle. In vielen Beziehungen tun wir nicht, was wir tun sollten. Erlaube nicht zu denken, wie dein Herz denken will. Warum siehst du nicht die Wahrheit, die durch das Kreuz schon da ist? Warum entscheidest du dich nicht, die Wahrheit Gottes über diese Person zu denken? Aber Reinhard, diese Person ist offensichtlich faul. Nein, denke das nicht. Ich sehe, was Gott sieht und widerspreche dem natürlichen Denken. Bete so, Herr, zeige mir wirklich klar, wie du jede Person siehst. Lehre mich, über jede Person so zu fühlen, wie du fühlst. Wenn du das tust, wirst du anders sehen und fühlen. Du wirst dich bewusst entscheiden, anders zu sehen. Mein letzter Gedanke, den ich heute teilen will. Statt mit natürlichen Augen zu sehen, müssen wir anfangen, mit Gottes Augen zu sehen. Wenn Christus in mir ist, schaut er aus mir heraus. Was ist also meine Entscheidung? Jesus, du wohnst in mir. Schau aus mir heraus. Benutze meine Augen. Wenn ich auf die Umstände oder Personen schaue, möchte ich meine Augen mit den deinen verbinden und dem glauben, was du siehst. Nicht, was natürlich sichtbar ist. Ich hefte meinen Blick auf das, was du siehst. Im griechischen Original der Bibel steht in Philipper 4, denkt darüber nach. Das ist ein Befehl. Gott befiehlt uns das. Also entscheide ich mich einfach zu gehorchen. Ich weiß, dass es das Wahre ist, was ich tun muss. Wusstest du, dass du deine Gefühle wählen kannst? Setze es in deinem Herzen fest, so wirst du die entsprechenden Erfahrungen in deinem Herzen machen. Ich bringe dir ein Beispiel. Jemand hat dich verletzt. Jetzt bist du verletzt im Herzen. Wenn du dieser Person begegnest, reagierst du mit Ärger oder mit Manipulation. Das kommt automatisch aus deinem Herzen. Du kannst das ändern. Erstens, beruhige dein Herz. Zweitens, bete. Herr, du denkst nur Gutes über diese Person. Wohlergehen, Friede, Freundlichkeit und Güte. Das nehme ich als die absolute Wahrheit über diese Person wahr. Drittens, dann sprich das über diese Person aus. So veränderst du, was du über jemanden denkst. So änderst du dein Denken. Lasst uns beschließen, unser Herz zu verändern. Die Liebe denkt nichts Böses über jemanden. Ich werde über niemanden böse denken. Die Bibel sagt, Gott ist freundlich zu den Bösen und Undankbaren. Wenn Gott das tut, kann ich es auch. Ich kann es beschließen. Wir haben die Macht zu erschaffen und kreieren. Lasst es uns tun. Amen.